Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Bless your word to our hearts. Segne dein Wort in unseren Herzen. Thank you for the Holy Spirit. Danke für den Heiligen Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Ephesians 6, verse 18. Epheser 6, Vers 18. Continuing in the series on spiritual armor. Wir fahren fort mit unserer Serie über die geistliche Waffenrüstung. Now that we've got our armor on, jetzt, da wir unsere Waffenrüstung angelegt haben, hopefully we have three parts that are we sleep with. Hoffentlich haben wir da drei Teile, mit denen wir auch schlafen gehen. And then three parts we walk with. Und drei Teile, mit denen wir dann wandeln. Let's say this: three parts we walk with and three parts we war with. Also sagen wir drei Teile, mit denen wir wandeln und drei Tage, mit denen wir dann diesen Kampf führen. And in verse 18. Vers 18. It says, with all prayer and petition, praying at all times in the Spirit. Da heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. With this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. Und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Keep your finger there and turn to Luke. Nun, haltet einmal den Finger dort an dieser Stelle und blättert zu Lukas Evangelium, Kapitel 22, Vers 31. Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail, and you, when once you have turned again, strengthen your brothers. Lukas 22, 31. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Satan went to heaven, demanded permission. Satan ging in den Himmel, er bat um Bewilligung, to attack Peter, den Petrus anzugreifen, to put Peter to the test, Petrus zu prüfen, to prove to God that Peter was a phony, und Gott zu zeigen, dass Petrus eigentlich ein Feigling wäre, to allow Peter to be hit with arrows of iniquity he'd never been hit with before, dass er die Erlaubnis erhielte, den Petrus mit Pfeilen zu treffen und Pfeilen der Bosheit, die er zuvor niemals getroffen hatten. In Job chapter 1, in Hiob 1, there's a hedge around us, heißt es, dass eine Hecke um uns herum gebildet ist. And it does not permit the devil to attack us. Und diese erlaubt es dem Satan nicht, uns anzugreifen. It's a boundary. Das ist eine Grenze. It's protection from God. Bedeutet Schutz. In most of our life, we live under this protection. Und die meiste Zeit unseres Lebens leben wir unter diesem Schutz. We don't even know the things that God forbids. Wir wissen gar nicht, welche Dinge Gott eigentlich verbietet. Right? There's the forbidden will of God. Es gibt einen Willen, der von Gott aus geboten ist. No, it's forbidden, verboten. Also verbotene Dinge, die von Gott geboten sind. He does not allow them. Er lässt sie nicht zu. But at times Satan says, "Let me in." Aber manches Mal sagt Satan, lasst mich da Zugang haben. You let me hit him with a few arrows. Lass mich ihn treffen mit ein paar Pfeilen. And you'll see what he does. Dann wirst du schon sehen, was passiert. But the Lord was praying. Aber der Herr hat hier gebetet. I have prayed for you that your faith may not fail. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Right? That you wouldn't forget to pick up your shield. Dass du nicht dein Schild außer Acht lässt. That you wouldn't sit there, dass du nicht da sitzt, and be completely disoriented, und keine Ausrichtung hast. And this word, that your faith may not fail, und dieses Wort hier, dass dein Glaube nicht aufhöre, that word fail is the word eclipse in the Greek. Das ist das Wort Eclipse, das Wort aufhören. That you would not be eclipsed from God. Dass du da nicht also abgeschalten wirst vor Gott, right? Weggebracht. When there's an eclipse, there's a blinding. So, wenn es da dieses Wort Eclipse gibt, das heißt ein Blindwerden. There's a covering. Da ist auch eine Bedeckung. You can't see the sun. Du kannst die Sonne nicht mehr right? sehen. It's eclipsed. Das ist dann eine Eclipse. And the Lord was praying und der Herr hat gebetet, that Peter's faith would not be eclipsed. Dass eben der Glaube von Petrus nicht aufhöre. So with that, let's just pray right now. Mit diesen Gedanken beten wir jetzt. Father, we pray for this message. Vater, wir beten für diese Botschaft. That it would be clear. Dass sie ganz klar sein möge. It would be wise and sensitive. Weise und sensitiv. Everything you want it to be. Alles, was du möchtest, dass sie sei. We ask in Jesus' name. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Now, if we turn back to Ephesians chapter 6. Nun zurück zu Epheser 6. Think of the six pieces of armor. Denkt mal an die sechs Teile der Waffenrüstung. Things that we can pray for. Dinge, wofür wir beten können. Now we see other brothers and sisters. Wir sehen andere Brüder und Schwestern. And we see them under attack. Wir sehen, wie sie angegriffen werden. How do we know that Satan didn't get their name? Wie wissen wir, dass Satan nicht ihre Namen erhalten hat? And got permission. Und die Erlaubnis erhalten hat. And this particular person in the church is the target of 20 or 30 demons. Und diese eine Person in der Gemeinde wird zum Ziel von vielleicht 20 oder 30 Dämonen. And the Lord wants them to put the whole armor on. Und der Herr möchte, dass sie die gesamte Waffenrüstung anlegen. And we can pray in this direction. Und in diese Richtung können wir hin beten. We can pray for people. Wir können für Leute beten. For the girdle. Dass sie den Gürtel anlegen. Right, for the breastplate, für diesen Brustpanzer, for their shoes, für ihre Schuhe, for their shield, für ihre Schilder, for the helmet, für den Helm, for the sword, für das Schwert. And I thought today on the way here, ich habe heute darüber nachgedacht, wie ich hierher gefahren bin. If the girdle speaks of my godly conviction, wenn dieser Gürtel ein Bild meiner göttlichen Überzeugung right? ist, my convictions, meiner Überzeugungen, my biblical godly convictions, meine biblischen Überzeugungen. I'm not believing lies. Ich glaube keine Lügen. I have convictions. Ich habe Überzeugungen. And sometimes that's just where the devil attacks somebody. Und manches Mal ist es genau da, wo dann Satan angreift. Always praying. Immer Zeit betend. For all the saints. Für alle Heiligen. With all perseverance. Mit allem Anhalten. Always praying. Alle Zeit. And oftentimes it's right there. Und oft ist es genau dort. Satan attacks the conviction. Satan greift diese Überzeugungen an. And people step back. Und die Leute weichen dann zurück. Things that they used to hold fast to. Dinge, an die sie sich festhielten. They take a step back. Von denen weichen sie dann zurück. Right? They hadn't smoked cigarettes maybe in 10 years. Vielleicht haben sie schon 10 Jahre lang keine Zigaretten mehr and geraucht. And then suddenly here comes an arrow and plötzlich kommt da ein Pfeil. They're back. Und sie sind wieder drin. They're stepping back. Sie gehen da zurück. The girdle is loosening up. Und der Gürtel, er verliert da. Their convictions are falling. Die Überzeugungen fallen ab. So number one, if the girdle speaks of conviction, also Punkt 1, wenn der Gürtel ein Bild für die Überzeugungen ist, the shield speaks of my godly character. I mean the breastplate. Dann spricht der Brustpanzer über den göttlichen Charakter. The breastplate of righteousness. Dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit. My godly character. Mein göttlicher Charakter. And if it speaks of character, wenn da die Rede ist vom Charakter, then my shoes would speak of what? Wovon sprechen dann die Schuhe? The only word I could think of that began with a C. Das einzige Wort, was ich da mir einfällt, beginnt mit einem C. Was cornerstone. Also Cornerstone, Eckstein. Right? It's my reference point. Das ist mein Bezugspunkt. I don't want to be moved from there. Ich möchte von dort nicht wegbewegt werden. I want to stand right at this point. Ich möchte genau auf diesem Punkt stehen. Right at the cross. Genau beim Kreuz. I don't want to know anything except Jesus Christ and him crucified. Ich möchte nichts anderes wissen unter euch außer Jesus den Gekreuzigten. Everything I believe will be grace oriented. Alles was ich glaube soll von der Gnade regiert werden. My discipleship will be grace oriented. Meine Jüngerschaft soll gnadenorientiert sein. My prayer life will be grace oriented. Mein Gebetsleben soll gnadenorientiert sein. Father, I just pray for that brother there. Vater, ich bete jetzt für diesen Bruder dort. I pray for this teenager's convictions. Ich bete für die Überzeugungen dieser Teenager. I pray that they would grow in character. Ich bete, dass sie wachsen in ihrem Charakter. I pray that they wouldn't be moved off the cornerstone. Und ich bete, dass sie von diesem Eckstein nicht wegbewegt werden. Number 4. Punkt 4. The shield. Das Schild. What does it speak of? Was, wovon spricht something das? Something that begins with a C. Etwas, das auch mit einem C beginnt. How about this? Wie wär's mit dem? It speaks of my compass. Mein Kompass. Right? The devil comes in. shoots the arrows of iniquity. Also der Teufel kommt mit seinen Pfeilen der Bosheit. I don't have the shield up. Ich habe dieses Schild nicht erhoben. And suddenly I'm disoriented. Plötzlich fehlt mir die Orientierung. I have no idea where I am in God's plan. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich da stehe in Gottes Plan. And the accusations are against God. Da kommen die Anklagen gegen Gott. I'm disoriented. Ich bin disorientiert. But my shield serves as a compass. Aber mein Schild dient dann wie als ein Kompass. If I hold up my shield, I am not disoriented. Wenn ich mein Schild hoch oben habe, dann bin ich nicht falsch orientiert. Number 5. Punkt 5. My helmet would speak of godly confidence. Der Helm, er spricht von der göttlichen Zuversicht. And number 6. Und Punkt 6. The sword would speak of my godly conversation. Das Schwert, es ist ein Bild für meine göttliche Konversation. This gives us a lot of stuff to pray for. Da haben wir viele Dinge, wofür wir beten können. Now if you turn with me to Exodus chapter 17. Nun blättert einmal zum 2. Mose 17 we mit see mir. An interesting little story. Da gibt's eine interessante Geschichte zu. We see the battle between sehen. Israel and Amalek. Und zwar die Schlacht zwischen Israel und Amalek. Verse 8. Then Amalek came and fought against Israel at Mephidim. Vers 8. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. The devil comes and fights with the church at Lebgasse. Der Teufel kommt und er kämpft hier gegen die Gemeinde in der right? Lebgasse. The satanic forces come. Satanische Angriffe the flesh kommen. Comes das Fleisch and kommt fights with the church at Lebgasse. Und bringt die Lebgasse hier in Schwierigkeiten. Is that what it says? Fights with the church. Er kämpft gegen die Gemeinde. Yeah. Verse 9. Vers 9. So Moses said to Joshua. Mose sprach zu Josua. Choose men for us. Wähle uns Männer aus. And go out and fight against Amalek. Und ziehe aus, kämpfe gegen Amalek. Tomorrow I will station myself on the top of the hill with the staff of God in my hand. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. And Joshua did as Moses told him. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte. And fought against Amalek. Um gegen Amalek zu kämpfen. And Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. So it came about when Moses held his hand up. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, that Israel prevailed. Dann hatte Israel die Oberhand. And when he let his hand down, wenn er aber seine Hand sinken ließ, Amalek prevailed. Dann hatte Amalek die Oberhand. Amazing, huh? Where's the battle? So wo ist hier die Schlacht? In the valley? Im Tal? Around the hill? Oder am Hügel? How many people say in the valley? Wie viele von euch sagen im Tal? How many people say on the hill? Wie viele sagen am Berg oben? How many people say in the valley and on the hill? Wie viele sagen im Tal und am Berg? Okay. It's in both, right? Auf beiden ist es. There's a real battle going on. Da gibt's eine wirkliche Schlacht, die stattfindet. Swords are drawn and blood is flowing. Die Schwerter werden gezogen und Blut fließt. And for these soldiers who are fighting, und für diese Soldaten, die da kämpfen, who don't know maybe what Joshua knows, die vielleicht nicht wissen, was der Joshua weiß, the battle's on the hill. Findet die Schlacht am Hügel statt. And they are fighting, und sie kämpfen da with all their might, mit ihrer ganzen Kraft. But every time Moses picks his hand up, aber jedes Mal, wenn der Moses seine Hand ausstreckt, somehow they are strengthened and the enemy is weakened. Sind sie irgendwie gestärkt und der Feind wird schwächer. In verse 12, but there was a problem. Da jedoch, es gab ein Problem in Vers 12. But Moses' hands were heavy. Da jedoch Moses' Hände schwer wurden. Right? They got tired. Sie wurden müde. He was holding the staff up and thinking, this is great. Er hat den Stab da gehoben und hat sich gedacht, das ist großartig. This is wonderful. Look, we're winning. Wunderbar, schau, wir gewinnen. And then suddenly, und plötzlich, the human part of spirituality came in. Da ist der menschliche Teil in der Geistlichkeit right? rein, in die Geistlichkeit he reingekommen. Couldn't keep his hands up. Er konnte seine Hand nicht right? mehr oben halten. He couldn't raise up the standard of God. Er konnte den Standard Gottes nicht mehr halten. Moses' hands were heavy. Then they took a stone and put it under him. Da jedoch Moses' Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. And he sat on it. Und er setzte sich darauf. And Aaron and Hur supported his hands. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände. One on one side and one on the other. Der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. Thus his hands were steady until the sun set. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Didn't have much blood in them, but they were steady. Da war nicht mehr viel Blut drinnen in den Händen, aber sie waren trotzdem fest. They were white as snow. Die Finger waren schon weiß wie Schnee. But they were steady. Aber trotzdem noch fest. And what a picture. Was für ein Bild. Right? For prayer. Für das Gebet. It's no mistake that Paul would say this at the end of the armor. Es ist kein Zufall, dass Paulus das am Ende dieser Waffenrüstung erwähnt. Because it's prayer. Weil das Gebet ist es. That is the energy of the armor. Welches uns die Energie liefert für die Waffenrüstung. And if I'm not praying in the spirit, wenn ich nicht im Geiste bete, you could say that my armor would be almost useless. Dann könnte man sagen, meine Waffenrüstung nützt mir nichts. This is the crown of the armor. Das ist die Krone der Rüstung. Right? It's what's happening in my spirit. Das, was in meinem Geiste geschieht. That as I put on the whole armor of God, dass wenn ich eben die ganze Waffenrüstung Gottes anlege, it's not an intellectual thing, dass das nicht nur eine intellektuelle Sache ist, very spiritual reality, sondern eine ganz geistliche Realität. Praying always, allezeit betend, in the spirit, im Geist. Oftentimes people just pray in the flesh. Sehr oft beten die Leute bloß im Fleisch. It's just a memorized or evangelical prayer. Es ist einfach ein Gebet, das man auswendig gelernt hat oder ein evangelikales Gebet. Vater, danke für diesen Tag. I just pray for this, pray for that, pray for mom, pray for dad. Bete für dieses und für jenes, für die Mama. It's not in the spirit. Aber das ist nicht im Geiste. It's not before the Lord. Es geschieht nicht vor dem Herrn. It's not with alertness. Nicht mit einer Wachsamkeit. Praying in the spirit. Im Geist beten. Being sensitive to God. Ganz empfänglich sein für den Geist with Gottes. All prayer and petition, pray at all times. So mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit. It doesn't say your prayers at all times. Da heißt es nicht, sagt eure Gebete alle Zeit. But be in an attitude of prayer at all times. Seid in einer Art Gebetshaltung alle Zeit. And with this in view, be on the alert. Und in diesem Sinne dazu, wachet hierzu. With all perseverance. In allem anhalten. Notice the word all 4 times. Bedenkt einmal das Wort alles und allem hier, das 4-mal vorkommt. All prayer. Alles Gebet. All times. Alle Zeit. All perseverance. Mit aller Ausdauer. For all the saints. Für alle Heiligen. No mistaking here. Da gibt's keine Fehler hier. With all perseverance. Mit aller Ausdauer. In the spirit. Im Geist. Being alert. Wachsam sein. All the time. Alle Zeit. With all perseverance. Mit aller Ausdauer. For all the saints. Für alle Heiligen. Right? Wow. I was thinking about the need for intercession this week. Nun, ich habe darüber nachgedacht, was die Not für die Fürbitte bedeutet. How God has gifted us with intercessors in this church. Dass Gott uns hier sehr beschenkt hat mit solchen Leuten, die Fürbitte tun. There are people who are called. Da gibt's Leute, die sind dazu berufen. I mean, all of us are called to pray all the time. Alle von uns sind natürlich dazu berufen, alle Zeit zu beten. To be in an attitude of prayer. In dieser Einstellung des Gebets But zu sein. But there's certain people who are called to intercede. Aber es gibt gewisse Leute, die sind dazu berufen, einzutreten für andere. Certain people who are called to be on the mountaintop. Leute, die dazu berufen sind, da oben zu sein am Hügel. To be holding up the authority of God. Und die Autorität Gottes hochzuhalten. While we're down in the valley doing the church service. Während wir da unten im Tal sind und das den Gottesdienst and preaching the word. Und das Wort Gottes predigen. Somebody is holding up the authority of God. Da steht jemand da oben und hält die Autorität Gottes hoch. Somebody's on a mountaintop. Jemand ist da oben am Berggipfel. And they're looking down. Und schaut hinunter. And they are persevering in prayer. Und diese Leute haben Ausdauer im Gebet. And Moses' hands were tired. Und die Hände von Mose wurden müde. But he could see from where he was. Aber von dort, wo er war, konnte er sehen. That every time he put his hands down. Dass jedes Mal, wenn er seine Hände sinken ließ. Something began to happen in a negative sense. Dass sich da etwas in negativer Hinsicht abspielte. And I wonder if there's people in our church. We have this gift. Ich frage mich, ob es hier in unserer Gemeinde Leute gibt, die diese Gabe haben. Who can sense, die das spüren, when they pray, wenn sie beten, when they intercede, wenn sie eintreten, that things happen, dass Dinge geschehen. We pray for the service. Wir beten für den Gottesdienst. And suddenly, where did the people come from? Und plötzlich, woher kommen die Leute? Where did that message come from? Woher kam diese Botschaft? Where did that anointing in the worship come from? Woher kam die Salbung während der Anbetung? Where did the change in that teenager's life come from? Woher kam der Wandel im Leben dieses Jugendlichen? Somebody somewhere is holding up the authority of God. Irgendwo hält irgendjemand die Autorität Gottes hoch. And we can all do this. Und das können wir alle tun. But some people are called to do this. Aber manche Leute sind dazu berufen, es zu tun. And I think we need it all the more. Und ich glaube, wir sollten noch mehr davon. At this point in our church history, also wir brauchen noch viel mehr von diesen, jetzt an diesem Punkt in der Geschichte as der Gemeinde, we begin to grow, wo wir wachsen, as people want to connect, wo sich Leute miteinander verbinden and people want to be used, und Leute einen Dienst beginnen wollen. Will my tongue be a tongue of criticism? Wird meine Zunge eine Zunge der Kritik sein? What will my convictions be? Welche Überzeugungen werde ich haben? Like how tight is my belt? Wie eng habe ich den Gürtel geschnallt? What is the character in my heart? Welchen Herzenscharakter habe ich? Is it reflecting God? Ist das eine Widerspiegelung von Gott? Is the cornerstone of my life grace? Ist der Eckstein meines Lebens die Gnade? Is grace in my prayer? Ist die Gnade in meinem Gebet? Is grace in my discipleship? In meiner Jüngerschaft? Is grace in the way I raise my kids? In der Art und Weise, wie ich meine Kinder erziehe? Is grace the cornerstone of everything I do? Ist Gnade der Eckstein für alles, was ich tue? And as we come in situations in the church. Und wenn wir dann in Situationen hineingeraten in der Gemeinde. We are spiritual warriors. Und wir sind geistliche Krieger. Very aware of these seven disciplines. Wir sind uns dieser sieben Disziplinen sehr bewusst. Very aware of building up my convictions. Sehr bewusst dessen, dass wir unsere Überzeugungen aufbauen. Going to Bible college. Dass wir ins Bibelcollege going gehen. To Discovery. Dass wir die Discovery Klassen reading besuchen. My Bible. In der Bibel lesen. Being a person of the book. Ein Mensch des Buches. But that's das not sind. Enough. Aber das genügt nicht. Reflecting the character of God. Das Wesen Gottes widerspiegeln. The joy, the peace, the long suffering. Die Freude, den Frieden, der Langmut. If I fail, I go before God in humility. Wenn ich versage, dann gehe ich zu Gott hin in Demut. Being rooted and grounded, gegründet sein, gewurzelt sein, then entering into warfare with my weapons, und dann hinein in den Kampf mit meiner Ausrüstung, being on the alert, wachsam sein, all the time, alle Zeit, with all perseverance, mit aller Ausdauer, and all prayers, und alle Zeit betend, for all of the saints, für alle Heiligen. Now this isn't talking about some person we don't know in the Himalayan mountains. Da ist nicht die Rede von irgendeinem Menschen, den wir nicht kennen, irgendwo im Himalaya-Gebiet. I mean, we can include that in a general prayer. Ja, das können wir auch einfügen in die allgemeinen Gebete. But if we have to send out, you know, requests tomorrow, like we want to know all the Christians in the whole world. Aber wenn wir morgen jetzt zum Beispiel irgendwas Briefe ausschicken, wir wollen alle Christen der Welt kennenlernen. It's impossible. Das ist unmöglich. I think this is very practically speaking of all the Christians that we know in our local church. Ich glaube, das hier spricht ganz praktisch von all den Christen, die wir kennen hier in unserer lokalen Gemeinde. For all saints, für alle Heiligen in our local church. Für alle Heiligen in unserer Gemeinde. And then we can move from there. Und von dort geht's dann weiter. But all the saints right here at Lebgasse. Alle Heiligen hier in der Lebgasse. I'm watching, I'm praying. Ich beobachte, ich bete. I see the teens struggling. Ich sehe, wie die Teenager kämpfen. I see a parent having trouble with a teenager. Ich sehe, wie Eltern Probleme haben mit ihren jugendlichen Pray. Kindern. Staff up. Bete, hebt den Stab hoch. Staff up, saints. Hebt den Stab hoch, ihr Heiligen. A parent is struggling with their teen. Eltern haben da Probleme mit ihren Teenagern. Staff up, saints. Erhebt diesen Stab, Let's ihr Heiligen. Pray. Beten wir. Someone hasn't been around. Jemand war nicht da lange Zeit. No condemnation. Keine Verdammnis. But let's pray. Aber beten wir. We know that Satan, wir wissen, is always at work. Dass Satan ständig arbeitet. We know that Satan is always before God's throne. Wir wissen, dass Satan ständig vor dem Thron Gottes ist. We know he's always demanding permission to sift somebody. Und wir wissen, dass ständig die Erlaubnis bittet, irgendjemand zu prüfen. So let's be on the alert for our local church. Also wir wollen wachsam sein in Bezug auf unsere Gemeinde hier. Spiritually armored. Wir sind bewaffnet geistlich. If you can say that, I just made a noun into a verb. Armored, spiritual armor all over. Geistlich bewaffnet. And überall. Working on it, tightening the girdle. Und wir arbeiten daran. Wir ziehen den Gürtel noch enger. Making, sharpening the sword. Wir schärfen das Schwert. Grace and truth. Gnade und Wahrheit. The helmet. Der Helm. Going into situations. Wir gehen hinein in Situationen. In prayer. Im Gebet. And knowing we God will bring victory. Und wir wissen, dass Gott den Sieg bringen wird. And we begin to pray. Und wir fangen zu beten Intercede. An. Wir setzen uns für andere ein. The service tonight, Lord. Herr, der Gottesdienst am Abend heute. This Sunday at what time? 5:30. Der Sonntag jetzt um 5:30 Uhr. So, wenn ihr mit mir gemeinsam beten wollt für den Gottesdienst. Meet me in my office at 5:30. Dann kommt hinauf in mein Büro um 5:30 Uhr. If you would, if it's on your heart to pray for the service. So, wenn ihr das wirklich am Herzen habt, für den Gottesdienst zu beten. We're going to have communion. Wir werden einen Kommunionsgottesdienst haben. For some people, I'd call Abendmahl. Oder Abendmahlsgottesdienst. And we're going to pray for the sick. Wir werden für die Kranken beten. And what an amazing thing! Was für eine erstaunliche Sache! The staff is up. Der Stab ist erhoben. People are praying. Die Leute beten. We are fighting a battle. Wir kämpfen eine Schlacht. Satan has attacked people emotionally. Satan hat Leute angegriffen in den Emotionen, auch körperlich, financially. In den Finanzen. And we're gonna fight that with God's authority tonight in service. Und wir werden das heute mit Gottes Autorität auskämpfen im Gottesdienst. There's the elders laying on hands. Da sind dann die Ältesten, sie werden die Hände auflegen. And there's the battle. Und da ist die Schlacht. But is it the only battle? Aber ist das die einzige Schlacht? No, there's other warriors. Nein, es gibt noch andere Krieger. There's people who are called. Da gibt's Leute, die berufen sind. And excited. Und sie sind darüber sehr aufgeregt. To intercede before God. Vor Gott einzutreten. Praying für andere. Always for the services. Ständig zu beten für die Gottesdienste. For the saints. Für die Heiligen. Keeping alert. Wachsam sein. Not criticizing. Wachsam bleibend. Nicht kritisierend. Not using my tongue as evil. Nicht meine Zunge für Böses zu benutzen. Where you been? Wo warst denn du? Haven't seen you around in a while. Hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Wow. What an evil tongue. Was für eine böse Zunge. What a careless person. Was für ein sorgloser Mensch. What a tongue that has no grace on it. Eine Zunge, die keine Gnade mitführt. Right? Speech without salt. Die Rede ohne Salz. You know, if someone hasn't been around for six months or 6 years. Also wenn jemand 6 Monate oder auch 6 Jahre nicht hier war, and they walk in the door. Und er kommt rein bei der Tür. Hey, nice to see you. Hey, schön, dass ich dich wieder sehe. God bless you. Gott segne dich. You don't have to say where you been. Du musst nicht sagen, wo warst du denn? He knows where he's been. Ja, wer weiß, wo er war. Just love the guy. We're sensitive. Er weiß ihm einfach Liebe und sei da sensibel, sei wachsam. We empathize with people. Sei wachsam und sympathisiere mit Leuten. Could you imagine this Sunday? Könnt ihr euch vorstellen, diesen Sonntag? Every one of us comes through that door. Wenn jeder, der da durch die Tür hindurchkommt, armed, bewaffnet, spiritually, in geistlicher Hinsicht, praying, betend, oh Lord, the worship tonight, anoint it. O Herr, salbe das Anbetungsteam heute, oh den Lord, the announcements, make them quick. Herr, lass diese Durchsagen schnell vorübergehen. And clear. Und ganz klar. We pray for every aspect. Wir beten für jeden Aspekt. For the musicians. Für die Musiker. We pray mostly for the new people. Wir beten vor allem für die Leute, and die neu sind. Teenagers. Für die Teenager. We lift up the authority. Wir erheben die Autorität of Gottes. God. We lift up Jesus Christ. Wir erheben Jesus hoch. And let's see what happens. Und dann wollen wir sehen, was geschieht. And you know what happened? Und wisst ihr, was geschehen we wird? Will leave in awe. Wir werden voller Erstaunen hier weggehen. And we will think, it works. Und werden uns denken, es hat funktioniert. Wow, we made breakthroughs tonight. Wir haben da Durchbrüche erlebt heute. So with that, let's close. Also mit diesen Gedanken wollen wir abschließen. And let's pray. Und beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you tonight, wir danken dir heute Abend, that we can be excited about our Christianity. Dass wir ganz aufgeregt und gespannt sein können in Bezug auf unser Christsein. That we see things happening. Dass wir sehen, wie Dinge geschehen. That we can see strongholds come down. Dass wir auch sehen, wie Festungen da niedergerissen in werden. Our own lives. In unserem eigenen in Leben. Others lives. Im Leben von anderen Menschen. We can see people get saved. Wir sehen, wie Leute errettet werden. So, Father, we thank you tonight, Vater, wir danken dir heute for this privilege, für dieses Privileg. We pray for Sunday night service. Wir beten für den Sonntagabendgottesdienst. That you would use each one of us. Wir beten, dass du jeden von uns verwenden mögest. In a mighty way. Auf ganz machtvolle Weise. To make the difference in the battle. Um den Unterschied auszumachen in der Schlacht. Not just on Sunday. Nicht bloß nur am Sonntag. But until Sunday. Sondern auch bis zum Sonntag. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.